Mira. Yeah. Internationaler Top-DJ, das Fritz Love Radio. Fanatic. We'll be right back. walking. Okay, now check this one out. My generation's a hip-hop nation, a good vibration, I love that sensation. My generation's a hip-hop nation, a good vibration, I love that sensation. My generation's a hip-hop nation, a good vibration, I love that sensation. My generation's a hip-hop nation, a good vibration, I love that sensation. Yeah. Take it to the crowd. I like my music loud. We can take it to the crowd. Who be the kid on the mix since 1986? Who be the man with the plan, doing all that he can? We can take it to the crowd. I like my music loud. Tell me where you at, in the front or the back. Who be the kid on the mix since 1986? Who be the man with the plan, doing all that he can? Check it. Everywhere, short skirts, long hair, love it when they walk, yeah. I'm on cloud nine, you look so fine, can't wait to make you mine. I kinda like the way you walk past, gotta take a glance, body shaped like an hourglass. Pulling up to my bunk, it's so hot, you work so hard, like the way you work it. I look first, you look back, attracted to the way that you shake that. Yo, I know you can't fake that, so bring it over here so near I can touch that. One night just isn't enough, I wanna have you giving it up. So put your number on the back of my hand, you got a man, but I got other plans. So baby girl, you're in luck. Zeit, nur wenig Streit. Nur ab und zu gab's mal ein bisschen knatschiger, den Klatsch und Tratsch, fühltest du dich verarscht, aber es war nicht schwer, dich wieder rumzukriegen. Diese vier Jungs sind zum Verlieben. Scheint, als wären wir immer jung geblieben. War nicht sehr verschwiegen, aber schwer verschieden. Man brauchtest du jemanden eloquent und gelegt, der dir die Welt erklärt oder mit dir rennen fährt. Man wolltest nur ein bisschen tiefer gehen, alternative Ideen zu unserem miesen System, oder? Wir waren mal eher so nach Luxusjagd und wir haben durchgemacht im coolsten Club der Stadt. Doch immer trafen wir den richtigen Ton, machten dir nie was vor, hätte es dir nicht gelohnt. Komm, ne Band im Land, die du scheuer. Bei der die TT dir nie zu teuer war. Musik ist Therapie, wir sind versteuerbar. Ihr sagt mir nochmal, du hast einen neuen Star. Ha. Ist schon okay, ich versteh dich ja. Ja, ich find ja auch, dass er mir ähnlich sah. Es kommt mein Handy, war der Rise vorbei. Wir sind wieder bei dir und wir bleiben dir treu. Troy, so Troy.